indem sie mir von Untreu spricht. Ich huldigte ihrer Schönheit längst, oh, wie lange sie mir das Herz schon bricht. Grün seiden umgarnte Glieder sind all mein Streben, mein Glück, mein Leid. Grün seiden umschlungene Glieder, nur ihr Teure tragt stets ein grünes Kleid. O Holde, straft mich mit Unbeacht, Kniege senkten Hauptes im Straßenstaub, bis dass ihr mir Blick und Lächeln schenket, auf dass ihr mir all meine Sinne raubt. Grün seiden umgarnte Glieder sind all mein Streben, mein Glück, mein Leid. Grün seiden umschlungene Glieder, nur ihr Teure tragt stets ein grünes Kleid. Nun denn, Verehrte, tragt ihr in euch ein Herz aus Stein und erhört mich nicht, muss wohl auf immer nun einsam sein in unerhörter Liebespflicht. Grün seiden umgarnte Glieder sind all mein Streben, mein Glück, mein Leid. Grün seiden umschlungene Glieder, nur ihr Teure tragt stets ein grünes Kleid. Grün seidene Adieu, ich geh, bitt zu Gott für euer Glück hinfort und werd auf immer der Eure sein, in Hoffnung auf euer Liebeswort. Grün seiden umgarnte Glieder sind all mein Streben, mein Glück, mein Leid. Grün seiden umschlungene Glieder, nur ihr Teure tragt stets ein grünes Kleid.